ein Paar. Doch bedenk, Güten hat Recht. Genügend reichhaltigen System. Lassen sich Sätze formulieren, die innerhalb des Systems weder Beweis noch widerlegbar sind. Es sei denn, das System wäre selber inkonsistent. Thank you. Sprache. In deiner eigenen Sprache beschreiben. Aber nicht ganz. Du kannst dein eigenes Gehirn mit deinem eigenen Gehirn erforschen. Aber nicht ganz. Und so weiter. Thank you. Freiheit ist eine Mangelerscheinung. Oder ein Widerspruch. Gewissheit gleich Inkonsistenz. Thank you. Thank you. Thank you.